Wer sie heut sieht, der hält sich fern, wechselt schnell den Straßenrand. Sie soll die Kinder nicht verstören. Der Blick nach vorn und schnell vorbei, nicht den Mut und nicht die Zeit, sich die Geschichten anzuhören. Man könnte meinen, niemand sieht sie gern. Keiner lässt sich ihre Bilder zeigen. Ein Leben voller Glück ging ihr verloren. Schweigen wurde ihre Art zu weinen. Wie sie heut ist, so wird man nicht geboren. Es will kein Mensch von ihr erfahren, was vorher war und wie es kam, dass sie nun hier gelandet ist. Und mancher redet noch daher, das käme doch nicht von ungefähr, wenn ein das Schicksal so hart trifft. Die Leute schauen und widersprechen nicht. Keiner lässt sich ihre Bilder zeigen. Ein Leben voller Glück ging ihr verloren. Schweigen wurde ihre Art zu weinen. Wie sie heut ist, so wird man nicht geboren. Und manchmal geht sie ins Café und redet ohne Pause, selbst wenn alle Leute gehen. Und jedes Mal schickt man sie fort. Braucht sie wen zum Reden, ist sie trotzdem wieder dort. Denn keiner lässt sich ihre Bilder zeigen. Ein Leben voller Glück ging ihr verloren. Schweigen wurde ihre Art zu weinen. Wie sie heut ist, so wird man nicht geboren.